wie man fliegen lernt. Wenn die Nacht Felicio das Tor ins Land der Träume öffnete, er aber nicht schlafen konnte, wegen den ganzen Abenteuern, die in seinem Kopf tanzten, legte er sich am liebsten in einer lauen Sommernacht ans knisternde Lagerfeuer. Auf einem Schafsfell, das so kuschelig war, dass er sich streckte und einkuschelte und sich fühlte wie eine Perle, die inmitten einer Muschel von den Meereswogen getragen in den Schlaf geschaukelt wird. Das Himmelszelt war übersät mit Sternen, die um die Wette funkelten. Wie Diamanten, die auf schwarzblauem Samt verstreut die Farben des Regenbogens durch die Augen ins Herz blitzten. Dann lächelte er, atmete ein und aus. Ein und aus. Und mit jedem Ausatmen entspannte er sich mehr. Und er spürte, wie der Luftstrom seines Atems über die Brust, beim nächsten Mal über den Bauch und bis über die Knie und schlussendlich bis über die Füße hauchte. Und mit jedem Atemzug wurde er ruhiger und mit jedem Atemzug löste sich die Spannung aus seinem Körper. Bis er sich fühlte, wie ein Schokopudding, der reglos in Vanillesoße flätzt. Die Hände lagen flach neben seinem Körper. Und dann konzentrierte er sich auf seine rechte Hand. Welcher Finger liegt wohl am schwersten auf? Und als er es spürte, entlastete er diesen ein wenig. Und welcher ist nun der schwerste? Auch diesen entlastete er. Erst den einen, dann den nächsten. Und welcher nun? Bis alle Finger der rechten Hand ganz leicht waren. Und nun die linke Hand. Welcher ist der schwerste Finger? Und als er ihn fand, entlastete er auch diesen und dann den nächsten und so weiter. Dann stellte er sich vor, um sein Handgelenk sei ein Luftballon gebunden, der nun ganz langsam seine Hand hob. Erst die eine Hand wie ein Luftballon. Dann die andere. Nun waren seine Hände ganz leicht und schienen zu schweben. Und nun spürte er, wie sein Körper immer leichter wurde. Und auch dieser schien zu schweben ins Land der Träume. Höher und höher, wie auf einem fliegenden Teppich. Und er sah zur Erde und die Felder und die Wiesen glichen einem Schachbrett. Er sah Berge, Seen, Flüsse, Wälder. Dann tauchte er durch die Wolken bis in den blauen Himmel und die Wolken glichen riesigen Bauschen aus Zuckerwatte. Dann tauchte er im Land der Träume ein. Und es war bunt, schillernd, glücklich, angenehm, ja, es war traumhaft. Und dann träumte er davon, fliegen zu können. Er flog durch das Land der Träume und begegnete Elfen, Drachen und allen möglichen und unmöglichen Fantasiewesen. Thank you.